Seit November 1994 existiert im Internet das Visible Human Project, der erste digitale Atlas eines Menschen. Bei seiner Ankündigung auf einem radiologischen Kongress wurde das Projekt als Quantensprung der Anatomie gefeiert. Was die wenigsten wussten, war, dass der menschliche Körper, der zu diesem Zweck tiefgefroren, in Gelatine eingegossen, in 4 gleich lange Teile zersägt und anschließend in millimeterdünne Schichten abgehobelt und fotografiert wurde, Joseph Paul Jernigan gehörte. Jernigan war am 5. August 1993 wegen Mordes hingerichtet worden. Jernigan, so heißt auch das Hörspiel, das Sie im ersten Teil der heutigen Sendung hören. Im Anschluss daran, gegen 21.45 Uhr, erläutert der Bremer Mathematikprofessor Heinz-Otto Peitgen in einem Studiogespräch die wissenschaftlichen Dimensionen des Projekts und seine Fortschreibung an dem von ihm geleiteten Bremer CeVIS, dem Zentrum für komplexe Systeme und Visualisierung. World Wide Web. Respondents answer to amended petition for habeas corpus. Motion for summary judgment and summary brief. November, Lima, Mai. Paul Joseph Jernigan's factual claims, which were decided against him in the courts below. November, India, Hotel.com. Do not justify the grant of a writ of habeas corpus. / research. / visible. / visible. Underline human. .html. Wherefore, premises considered. Respondent respectfully requests that Jernigan's application for a federal writ of habeas corpus be summarily denied. Jernigan, The Visible Human Project. Hörspiel von Erwin Koch und Friedrich Bestenreiner. Regie Ulrich Lampen. Musik Bert Frede. Der Tag war ohne Wetter und Trost. Ich wollte das nicht. Ich wollte den Balken nicht. Am 31. Januar des Jahres 1954 stieß Annabel Jernigan ihr 6. Kind in die Welt. Aber da war wieder einmal kein Geld da. Und gab mir den Namen für den Doktor. Joseph Paul Jernigan. Ficken, ja, das konnte er. Und saufen. Aber aufpassen. Oder den Pariser überziehen. Und hinterher? Und doch liebte ich ein halbes Menschenleben später. Kein Scheiß-Dollar für den Doktor. Als es ans Sterben ging, niemanden heftiger als meine Alles Mutter, versorgt. Die mich im Zorn gebar. Zwischen Pisse und Scheiße. Und meinen Anwalt. Anatemnein. Griechisch zerschneiden. Anatomie. Die Anatomie hat die Aufgabe, durch Zerschneiden des toten menschlichen Körpers, dessen Formen und Bauregeln wahrzunehmen und zu beschreiben. Die Anatomie ist die Basiswissenschaft der Medizin. Die ärztliche Kunst, die Erkennung und Heilung von Krankheiten, nimmt ihren Ausgang von Anatemnein, von der Kunst des Zerschneidens von Leichen. Die Sonne im ersten Haus, den Uranus im Krebs, in Opposition mit Mondknoten in Steinbock. Medium Zöli in der Waage. Und Steinbock. Und Schütze, Aszendent. Euer Ehren. Und was für ein süßes Blume. Euer Ehren, meine Damen und Herren. Er wird Erfolg haben und andere Menschen an den Früchten seiner Arbeit teilhaben lassen. Artikel 37071 b Absatz 1 und 2. Den Tod in Texas verdient, wer mit Absicht tötet. Wer zweitens? Wahrscheinlich auch in Zukunft Gewalt ausüben wird und also eine Bedrohung für die Gesellschaft. Was will man mehr, wenn man in die Welt gestoßen wird? Zwischen Pisse und Scheiße. I am one of the principal investigators of the Visible Human Project. The Visible Human Project has its roots in a 1986 long-range planning effort of the National Library of Medicine of the United States of America. It recommended that the National Library of Medicine should undertake a first project building a digital image library of volumetric data representing a complete normal adult male and female. This visible human project will include digitized photographic images for cyrosectioning, digital images derived from computerized tomography, and digital magnetic resonance images of cadavers. Click here. Andromeda Software. Visual Man CD-ROM. cross-sectional image of a human head from the Visual Man CD-ROM. Take a breathtaking journey through the inside of an actual human body. Die digital-elektronische Bildtechnik erzeugt Bilder beliebiger Objekte mit Hilfe eines Rechenprozesses innerhalb einer Hierarchie elektronischer Schaltkreise. Sie ermöglicht, ein Objekt in verschiedenen Ansichten, Perspektiven, Schnitten und Farben darzustellen, sowie deren Kombination mit den Bildern anderer Objekte. In dem Bestreben, diese fortschrittliche Technik auf die Anatomie anzuwenden, entstand im Jahre 1986 an der Nationalbibliothek für Medizin der Vereinigten Staaten von Amerika das Visible Human Project. Als ich 2 Jahre alt war, ging mein Vater mit unserer Nachbarin durch. Soll eine hübsche Person gewesen sein, außerdem Kosmetikerin. Immer erstklassig hergemacht und frisiert. Puppe, mit einem Wort. Du Schlammler, du Gottverfluchter. Und die einzige Freundin meiner Mutter. Freundin, sagst du. Freundin. Eine flotte Biene, immer frisch lackiert. Die ganzen Jahre höre ich immer nur Freundin hinten und Freundin her. Einen geilen Bock wie meine Alten. Du gehst bei mir ein und aus, frisst dich bei mir voll, säufst meinen Brandy. Und ein graues, abgehärmtes Etwas wie meine Mutter. Du Schlampe, flötest mir was 6 vor. Kinder. Belaberst mich und jetzt. Einkaufen, kochen, waschen, Strümpfe stopfen. Und nie Geld im Haus. Jetzt, was hab ich denn verbrochen, dass du... Aber wenn das Schicksal so ein Blatt in der Hand hat, 3 solche Karten, keine Spur von Erinnerung an den Typ. Er ist dann mit ihr irgendwohin in den Norden des Landes. Ich bin wissenschaftlich-technische Assistentin an der medizinischen Fakultät der University of Colorado. Der Anatomie mit pädagogischen und wissenschaftlichen Aufgabenstellungen gilt das Projekt, an dem ich zurzeit arbeite. Das Visible Human Project. Das Ziel dieses Vorhabens ist die Schaffung des digitalen Bildarchives eines normalen, erwachsenen Menschen. Die Arbeit an diesem Projekt beschäftigt mich seit dem 25. Januar 1994 und wird mich bis 30. Mai 1994 in Anspruch nehmen. Ich arbeite 8 Stunden täglich an der Zerschneidung einer männlichen Leiche. Nachdem Annabel Jernigan von ihrem Mann verlassen worden war, zog sie mit ihren 6 Kindern nach Chicago. An unsere Sozialwohnung dort habe ich nur schemenhafte Erinnerungen. Meine Mutter arbeitete Tag oder Nacht oder Tag und Nacht. Wir 6 hatten Hunger und Langeweile. Welches von beiden mehr, wussten wir nicht. Wir schrien vor Hunger und prügelten uns aus Langeweile. Annabel Jernigan arbeitete, wo sie eben Arbeit fand. Als Putzfrau, als Kellnerin, als Verkäuferin bei Tootsie Toys und Montgomery Wards in einem Kopierladen. Ich kann mich an alles nicht mehr erinnern. Kein Mensch kann sich an sein 2. oder 3. Lebensjahr erinnern. Die Leiche, an der ich arbeite, wurde in blau gefärbte Lebensmittelgelatine eingegossen und zur leichteren Handhabung in 4 ungefähr gleiche Teile zersägt. Anschließend wurde sie auf minus 70 Grad tiefgefroren. Zurzeit bearbeite ich den Kopf. Er ist eines der kompliziertesten, aber auch interessantesten anatomischen Objekte. Sein Skelett, der Schädel bzw. das Kranium, besteht aus 22 Knochen, von denen 21 durch Knochennähte miteinander verbunden sind. Für eine zusammenfassende bildliche Dokumentation dieser anatomischen Details werde ich 330 digitale Einzelaufnahmen herstellen, was 25 Stunden in Anspruch nehmen wird. Oder 3 Arbeitstage. Als Junge wurde ich von allen Paul gerufen. Ich war zerbrechlich, schüchtern und öfter krank als gesund. Ich besuchte meinen Vater nur ein einziges Mal. Ich muss geweint haben, als ich zurückkam. Gesprochen habe ich damals nichts. Ich war ein stummes Kind, aber geweint habe ich schon. Alle Kinder weinen. Den Eltern geht das auf die Nerven. Er konnte nicht in Erfahrung bringen, warum sein Vater ihn mit einem Lederriemen geschlagen hatte. Wenig später bekam Paul Asthma. Die Anfälle von Atemnot schüttelten ihn. Manchmal erstickte er fast daran. Jahrelang ging das so. Dann heiratete meine Mutter. The Visible Human Male Dataset consists of magnetic resonance interferometry, cathode ray tube, and anatomical images. Axial magnetic resonance interferometry images of the head and neck and longitudinal sections of the rest of the body were obtained at 4 millimeter intervals. These images are 256 pixel by 256 pixel resolution. Each pixel has 12 bits of gray tone resolution. The axial anatomical images are 2048 pixels by 1216 pixels, where each pixel is defined by 24 bits of color, about 7.5 megabytes. The anatomical cross sections are at 1 millimeter intervals and coincide with the CT axial images. There are 1871 cross sections for each mode obtained from the male cadaver. Click here. Stanford Medicine Summer 95. A Texas murderer ended his amazing journey from the execution chamber in the internet. Now he's coming to Stanford as the visible man, a virtual cadaver. Im Staat Texas wird der Hinzurichtende 4 bis 6 Stunden vor der Exekution in Ellisvan abgeholt und zur Hinrichtung in die Stadtmitte gefahren. Du hättest am Boden liegen können und jammern. Jernigan wäre nicht 5 Schritte gegangen, um dir zu helfen. Wer Abschied nehmen will, muss es vorher tun. Besucher können der Exekution hinter einem Glasfenster beiwohnen. Im Hinrichtungsraum selbst werden sich nur der Delinquent, ein Justizbeamter und ein Geistlicher befinden. Vielleicht wäre ich die 5 Schritte wirklich nicht gegangen. Aber eine solche Situation hat es nie gegeben. Jernigan ist eine gottlose Kreatur, die an nichts glaubt. Ich glaube an ein Leben nach dem Tode. Denn ohne ein Leben nach dem Tode wäre das Leben vorher nicht auszuhalten. Ich glaube auch an die Hölle. Dieser Mensch gehört in die Hölle. Der neue Mann meiner Mutter ist Don McHenry und war Lastwagenfahrer. Besser als nichts und das ewige Alleinsein. Er schlug uns nicht. Aber er brüllte, wir sollten ruhig sein. Wir zogen nach Corsicana, Texas. 23.000 Einwohner. Und fast genauso viele Kirchen. Ich war 13, glaube ich. Und Don McHenry wieder mal unterwegs. Da brach meine Mutter bewusstlos zusammen. Ein Schlaganfall. Sie war plötzlich auf der rechten Seite gelähmt. Und konnte nicht mehr sprechen. Ich pisste Nacht für Nacht ins Bett. Und mein Stiefvater meinte, ich soll mich besser einsagen lassen. Dieser Mensch hatte nichts Gutes an sich. Es gibt solche Menschen. Und ehrlich gesagt, aller Wahrscheinlichkeit nach gehöre ich auch zu ihnen. Das Geräusch, das meine Arbeit begleitet, stammt von einer Hochleistungsmaschine zur spanabhebenden Bearbeitung aus der metallverarbeitenden Industrie. Ein Karbidmesser fräst mit 10 Umdrehungen pro Sekunde jeweils eine 1 mm dicke Schicht des tiefgefrorenen Gelatineblocks ab. Anschließend schwenke ich den ganzen Block unter eine an der Decke des Raums angebrachte Digitalkamera und fotografiere ihn zweimal. Einmal mit 35 mm Brennweite, das zweite Mal mit 70. Sodann wird der Block wieder unter das Messer geschwenkt und ein neuer Hobelzyklus beginnt. Am 18. Januar 1971 verließ Paul Jernigan die Schule, nachdem er von 10 Schuljahren 2 geschwänzt und 1 Klasse wiederholt hatte. Mich interessierte das alles einfach nicht. Nichts interessierte mich. Wer Shakespeare war oder wie der hieß und wo Oklahoma liegt. Weil er die Geschichte von David und Goliath nicht auswendig hatte erzählen können, musste er 2 Stunden in der Ecke des Schulzimmers stehen mit dem Papierkorb überm Kopf. Damals war er 10. Aber ich hatte schon immer die Gabe gehabt, mir das, was ich brauchte, auch irgendwie zu verschaffen. Ich ließ mich vorlaufen. Sie konsumierten bereits mit 15 regelmäßig Alkohol und Drogen. Ich probierte das Zeug, richtig. Weil die anderen es taten. Hasch, Heroin, Mescalin, LSD, Preludin, Methadrin. Methamphetamin, Kokain, Morphium. Kiffte, fixte, schnupfte, dröhnte mich voll mit dem Zeug. Und ab ging die Reise. Mit einem Wort, es gab eigentlich kein Gift, das Sie nicht kannten. Richtig. Ich war Alkohol- und Drogenkrank. Aber ich soff, schnüffelte, schnupfte und spritzte mich nicht zu Tode. Es gab keinen goldenen Schuss. Den verpasste mir ein ganz anderer. Die Substanzen, die zum Tod des Delinquenten führen, sind Natriumthiopental für eine einleitende Betäubung. Sodann Kochsalzlösung. Sie spült die Reste des ersten Giftes in den Körper. Dann 100 Gramm Pancoroniumbromid. Das führt die Muskellähmung herbei. Wieder Kochsalzlösung, damit die Gifte sich mischen und nicht kristallisieren. Und den Schlauch verstopfen. Schließlich Kaliumchlorid. Es bewirkt die finale Herzlähmung. 2000 tote Männer gingen durch die Leichenhallen des Verhandlungskomitees, aber nur 12 von ihnen waren so unbeschädigt, dass sie für das Visible Human Project in Betracht kamen. Sie wurden nach Denver gebracht. Nur 2 der auserwählten 12 aber versprachen Tauglichkeit. Sie wurden tiefgefroren. -70 Grad. The Visible Human Project dataset is designed to serve as a common reference point for the study of human anatomy, as a set of common public domain data for testing medical imaging algorithms, and as a testbed and model for the construction of image libraries that can be accessed through networks. The datasets are being applied to a wide range of educational, diagnostic, treatment planning, virtual reality, artistic, mathematical, and industrial uses by over 700 licensees in 26 countries. Standards do not currently exist. Basic research is needed. Click here, The Visible Human Project. We're looking for a company or university to take over the manufacturing and digitalization of the Visual Man 2.0 and Visual Man Lite. Paul Jernigan kam zur Army, Fort Sill. Man bildete ihn zum Automechaniker aus. Von Fort Sill ging es nach Deutschland, nach Aschaffenburg. Aber was interessierte mich das Kaffee in Bayern? Ich schluckte, weil ich zufällig drankam, eine Packung Beruhigungsmittel für Pferde. Im Lazarett holten sie mir das Zeug wieder raus aus dem Magen. Jede Entscheidung, die ich in meinem Leben traf, war falsch. Es gab keine richtige. Die digitalfotografischen Aufnahmen, die ich von jedem Schnitt mache, 1871 insgesamt, werden über ein Computerprogramm wieder zu einem ganzen Menschen zusammengesetzt. Das Herz. Schnitt durch die Kammer, lateinisch Cor. Zentrales Antriebsorgan des Blutkreislaufes, das sauerstoffreiches Blut in den Körper pumpt und sauerstoffarmes zur Lunge zurück. Im Abendland gilt das Herz als Ort der Seele, der Liebe und der Sehnsucht. Im alten Ägypten wurde das Herz als Sitz der Vernunft und des Denkens angesehen. Schließlich griff Paul Jernigan zu einer Rasierklinge, um sich die Pulsadern aufzuschneiden. Er wurde gerettet und nach mehreren disziplinarischen Bemühungen unehrenhaft aus der Armee der Vereinigten Staaten von Amerika entlassen. Er galt als unbrauchbar. Was ist an einem Asthmatiker, Bettnässer, Alkoholiker und Drogensüchtigen schon Brauchbares? Sogar als Selbstmörder taugt ich nicht. Die Ärzte diagnostizierten bei Jernigan eine passiv-aggressive Persönlichkeit. Er sei unfähig, seine Launen zu regeln, seine Willensenergie zu steuern, triebhafte Zielvorstellungen unter Kontrolle zu halten. In Corsicana, nach dem Krankenhaus, waren die Tage lang. Ich arbeitete, um mir ein Auto zu kaufen. Und den Kühlschrank. Die Wochenenden des famosen Mr. Jernigan waren eine Mischung aus Benzin, einem Sack Marihuana, einigen Cheeseburgern und 2 bis 3 Kisten Bier. Die nächsten Schnitte gehen durch den Magen. Er fasst etwa 2,5 Liter Speisemenge, durch selbstständige Tätigkeit der Magenmuskulatur durchmischt und von den Drüsen der Magenschleimhaut mit Magensaft versorgt. Seelische Einflüsse können die Magenfunktionen beeinträchtigen und zu Sodbrennen, Magenschleimhautentzündung und Magengeschwüren führen, bis hin zu Magenkrebs. Von all diesen ist jedoch an der Leiche, die ich zu präparieren habe, nichts zu diagnostizieren. Noch 30 Tage bis zur Spritze. Finale Herzlähmung. Wir exekutieren schnell. Weil wir hier in Texas noch mit der Hand exekutieren. Und nicht maschinell wie in den anderen Staaten. Einspruch, Euer Ehren. Die Zeugen der Anklage sind Beamte der texanischen Justiz. Sie haben keinerlei psychologische Ausbildung und sind daher nicht berufen, psychologische Gutachten zu leisten, wie wir sie soeben gehört haben. Die Venen müssen dem Druck standhalten. Abgelehnt. Es ist rechtens, Justizbeamte als psychiatrische Gutachter zu benennen. Full-scale images are available via National Library of Medicine's FTP site. 11 full-color anatomical images and an explanatory color 24 text file can be found on the FTP site in visible/bitmaps/color24 as .raw. Please be careful as each of these images is over 7 megabytes in size. 10 CT scan images and an explanatory CT.text can be found in visible/bitmaps/CT. Click here. Digital Doctors Related Links. Here are the related links for digital doctors, a good starting point for finding medical web servers, including medical databases and websites for 2 dozen medical schools. Joseph Paul Jernigan wurde das erste Mal im Alter von 20 zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt. Ich hatte gestohlen, eingebrochen und zusammengeklaut, was sich essen, trinken oder verkaufen ließ. Er wurde klassifiziert, Ersttäter Nummer 2407-03, Code 52B7, unfähig, sich auf veränderte Gegebenheiten einzustellen. Dann brachte man ihn in das Gefängnis von East Ham. 2 Jahre später kam er wegen guter Führung auf Bewährung frei. Ich setzte mich in meinen Wagen, fuhr kreuz und quer durch Texas, raubte Besoffene aus, die noch bekiffter und besoffener waren als ich, klaute Autoradios, zerschlug Fenster und brach in Häuser ein. Setzte das verpisste, beschissene, verfluchte Leben fort. Keine 5 Monate später wurde er wegen der gleichen Vergehen wieder gefasst und zu 10 Jahren verurteilt. Wieder stanken die Wände nach Schweiß, glotzten mich die anderen hinter den Gittern mit geröteten Augen an wie Tiere im Zoo, von denen ich jetzt auch wiederum eines war. Wieder 2-mal die Woche duschen, Bewegung im Hof, dazwischen reden, streiten, Karten spielen und den anderen hin und wieder in den Arsch hinhalten, um später selber eingeblasen zu kriegen. Nach 3 Jahren wurde Joseph Paul Jernigan wieder entlassen. Ich beschloss, nie wieder in den Knast zu gehen. Man hat Zeit zum Denken, wenn die Schneiden des Fräskopfes sich in den menschlichen Eisblock fressen. Spanabhebende Bearbeitung. Zeit, den Gedanken nachzugehen, die dieses Gehirn gedacht haben mag, das jetzt Span für Span zu Boden fällt, auf braunes Packpapier, das sich vorsorglich unter der Maschine ausgebreitet hat. I'll wait right here, he said. Ich lernte Vicky kennen. Sie war Alkoholikerin, hatte 2 kleine Töchter und verliebte sich in mich. Ich nahm ihre Liebe in Kauf. Wir heirateten. Die 3 Gifte, die wir im Staate Texas zur Exekution eines Delinquenten benutzen, kosten $71.50. Noch 30 Tage bis zur Spritze. Es gibt Menschen, die unter der Last der Freiheit zerbrechen. Das Kleid der Schöpfung ist ein Gewebe aus Gut und Böse, dessen Fäden der Mensch nicht auftrennen und dessen Muster er nicht erkennen kann. Seine einzige Option ist, es anzunehmen. Wir legen beim Staat Texas Berufung ein. Wir mussten von was leben. 4 Tage vor meinem 27. Geburtstag brach ich in Barrow County in ein Haus ein. Ich stahl, was mir nützte. In kurzen Abständen darauf in Hill County und McLennan County. Aber etwas Neues war in mein Leben gekommen. Susie und Charmaine. Wenn ich mit ihnen spielte oder ihnen etwas vorlas oder vorsang, änderte sich etwas in dieser Welt. Ich vergaß zu trinken und zu fixen. Ich erinnerte mich, dass ich lesen konnte. Vorlesen. Charmaine und Susie konnten oft auswendig, was ich ihnen vorgelesen hatte. Und singen. Ich beschaffte ein billiges Keyboard. Die digitalfotografischen Aufnahmen, die ich von jedem Schnitt mache, werden über ein Computerprogramm wieder zu einem ganzen Menschen zusammengesetzt. Zum Jahrhundertwerk der Anatomie. Ein 3-dimensionales rechnerisches Modell, auf dem Computer jederzeit abrufbar, von allen Seiten einsehbar. Alles in allem 15 Gigabyte groß. Das sind 15 Milliarden Buchstaben oder 5.357.142 Buchseiten. Ich wollte nicht ein drittes Mal in den Knast. Am 3. Juli 1981 erschoss Paul Jernigan den Nachtwächter Edward Hale, als er zusammen mit Roy Lamp dessen Haus ausrauben wollte. Hale kam unglücklicherweise noch einmal zurück. Wäre er nicht noch einmal umgekehrt, würde er noch leben. Doch als Hale die beiden Einbrecher stellen wollte, drehte Joseph Paul Jernigan durch. Ich sah plötzlich Vicky vor mir und hörte die Kinder, Susie und Charmaine, und wusste, dass ich nicht mehr von ihnen fort wollte. Dann sah ich den alten Mann. Zunächst schlug Jernigan Hale einen Aschenbecher ins Gesicht, doch Hale wehrte sich. Daraufhin gab Roy Lamp Jernigan ein Messer, das er in der Küche gefunden hatte. Jernigan stieß zu. Aber das Messer verbog sich. Ich sah, wie sein Blut auf den Teppich und den Stuhl spritzte. Aber der Alte lebte immer noch. Ich wollte nicht noch mal in den Knast. Roy gab mir das Gewehr. Ich wusste nicht, wo es herkam. Die Schrotladung drang unterhalb des Kinns, 24 Zentimeter vom Schädeldach entfernt, in den Kopf des Opfers, fuhr durch den Schlundkopf, zertrümmerte die Schädelbasis, Scharnierbruch, raste ins Hirn und zerstörte Teile davon. Dieser Jernigan benahm sich schlimmer als ein Hund. Ich fühlte nichts. Ich dachte nichts. Es war nur Gegenwart um mich herum. Ich trug das Gewehr mit seinen silbrigen Streifen, Kaliber 410, ins Auto. Auch einen Mikrowellenherd, eine Uhr, Schmuck, eine Schachtel Jewel Tea Instant Coffee und einen großen Sack Zucker der Marke Henderson Superfine. Gegen Abend erreichten wir Cozy Kenner. Den Tod in Texas verdient, wer mit Absicht tötet. Wer zweitens wahrscheinlich auch in Zukunft Gewalt ausüben wird und also eine Bedrohung für die Gesellschaft darstellt. Wenn Sie nur eine dieser Fragen, meine Damen und Herren Geschworenen, mit Nein beantworten können, dann machen Sie Jernigan ein Geschenk. Dann sagen sie nämlich, das Leben seines Opfers, Edward Hale, war nichts wert. Es war Freitagnacht. Wir setzten uns wortlos an den Tisch. Es gab wie meistens Spaghetti mit Olivenöl, Knoblauch und Peperoncini. Vicky konnte nicht viel anderes kochen. Bier dazu, Budweis. Ich erklärte ihr, was passiert war und dass ich nicht wieder ins Gefängnis wollte. Ich bat sie, das blutige T-Shirt zu waschen. Sie sah mich mit glasigen Augen an und sagte nichts. Vielleicht war sie schon zu besoffen, um das alles zu kapieren. Vicky Jernigan wusch Pauls T-Shirt noch in derselben Nacht. Es war Freitagnacht. Dann verging der Samstag. Es vergingen der Sonntag und auch noch der Montag. Am Dienstag, den 7. Juli 1981, brachte Vicky Jernigan das von ihr gewaschene T-Shirt zu Bobby Ross, dem Sheriff. Am Mittwochmorgen wurde ich verhaftet. Ich wehrte mich nicht. Bobby Ross hatte 10 Polizisten mitgebracht. Sie fesselten mich und fuhren mich nach Corsicana, wo meine Mutter wohnte. Vicky hat ihren Mann Paul verraten. Wie hätten Sie sich verhalten, wenn Sie ihn so geliebt hätten, wie Paul es von Vicky behauptet hat? Das T-Shirt gewaschen und nichts weiter? Und ein Leben lang mit einem Mörder verbracht, einen Mörder geliebt? Mit dem Bild vor Augen, das die Zeitungen von dem alten Edward Hale brachten? This ad will also be distributed on tape in a Z-compressed Unix TAR format. There are 6 tapes of anatomical images corresponding to 6 body regions: head, thorax, abdomen, pelvis, thighs, and feet. A 7th tape contains all the magnetic resonance images and cathode ray tube images. Each tape costs $150 in the US, Canada, and Mexico, $300 elsewhere. An 8th sample tape, which contains anatomical images from the entire body at 1 centimeter increments, is also available. The set of 8 tapes costs $1,000 in the US, Canada, and Mexico, $2,000 elsewhere. Click here, Slice of Life. Cross-sectional anatomy is increasingly important. Wenn du nachts aufwachst und das Schwarze von 6x9x5 Fuß deiner Zelle um dich hast und nichts als das Schwarze, wenn dein Kreislauf völlig down ist vom tiefen Schlaf und von zu viel Gesoffenen dein Leben lang, zu viel Gekifften und Gefixten, dann sinkst du auf den Grund deines Lebens wie ein schwarzer Stein auf dem Meeresgrund. Der Tag ist oben geblieben und hier unten ist nur noch die Angst, die dein Herz umklammert. Man fragt mich immer, was ist das für ein grässlicher Job, den du da hast? Meine Antwort ist, nach diesen 8 Stunden im Labor mit der gefrorenen Leiche gehe ich heim, dusche mich, ziehe mich frisch an und der Fall ist für mich erledigt. Vielleicht gehe ich ins Kino oder treffe mich mit Freunden oder schlafe mich ganz einfach mal richtig aus. Und morgen ist dann wieder so ein Tag. In the United States District Court for the Northern District of Texas, Dallas Division. Petition of writ for habeas corpus. Joseph Paul Jernigan, currently confined on death row in the Texas Department of Corrections, petitions this court to issue a writ of habeas corpus, ordering that his conviction for capital murder and his death sentence be vacated. 300 Gefangene warteten in Huntsville seit Jahren auf ihre Hinrichtung. Nach Huntsville, LS1 Unit, Death Row, dem Todestrakt, brachte man jetzt auch Jernigan. Die Zelle war 5 Fuß breit, 9 Fuß lang. Ein Bett, kein Stuhl, kein Tisch, kein Fenster. Im Winter kalt, im Sommer heiß. Frühstück um 3 Uhr nachts, Mittagessen um 10 Uhr, Abendessen um 16 Uhr. Paul sprach wenig. Nein. Von einer neurophysiologischen Störung, die in der Kindheit entstanden sein soll, als Folge der häufigen Asthmaanfälle, wie uns die Verteidigung unter Zuhilfenahme eines Sachverständigen glauben machen will, sowie eines daraus resultierenden vorgeblichen Sauerstoffmangels im Gehirn, kann nicht die Rede sein. Joseph Paul Jernigan ist und war sehr wohl imstande, die Folgen seines Verhaltens abzuschätzen. Seit 33 Jahren war in Navarro County kein Mensch mehr zum Tode verurteilt worden. Paul arbeitete in der Kleiderfabrik des Gefängnisses, stemmte Hanteln, bastelte. 12 Jahre lang. Am späten Nachmittag zogen sich die Geschworenen zur Beratung zurück. Jernigan bat mich um $100. Davon kaufte er sich Tennisschuhe der Marke Nike und eine Schreibmaschine. In Huntsville gilt etwas, wer Nike trägt. Für den Schuldspruch brauchten sie an diesem Nachmittag 6 Minuten. Er begann zu lesen, zu schreiben. Er gebrauchte Formulierungen, die ihm vor dem unbekannt waren. Für mein Todesurteil brauchten die Geschworenen an diesem Nachmittag 15. Look here. Edition 4, 1996. Sick of surfing and wading through all the useless crap out there on the net? Wading through crap. That's why I'm the editor of this load of crap. So look here. Look here. On's page of links. Check out new editions or links to the Heaven's Gate cultists in Rancho Santa Fe. I'm going to be away for a few days. To find out where I went, use your button to click here. Wings of Mercy. Webpage for Wings of Mercy, a non-profit health and faith rescue service. Ich legte in Jernigans Namen Berufung gegen das Todesurteil ein. Zuerst beim Staat Texas, dann beim Federal District Court in New Orleans, schließlich beim U.S. Supreme Court in Washington. Respondent respectfully requests that Jernigan's application for a federal writ of habeas corpus be denied. Dann wartest du, bis sie das Licht andrehen um 3 Uhr morgens und dir den Kaffee hinschieben und das Frühstück. 5-mal erhielt Paul einen neuen Termin. 5-mal den Brief, 30 Tage bis zur Spritze. Im Sommer 1993 war Paul verbraucht. Er bat mich, alles zu unterlassen, was seinen Tod verzögern könnte. Du bist schon froh, wenn du in das trübe Licht deiner Zelle schauen kannst und was in der Hand hast. Etwas Greifbares. Etwas Warmes. Am 8. Juli 1993, es war ein Donnerstag, brachte man mir das bekannte Formular des State Court of Criminal Appeals. Die Hinrichtung findet am 5. August statt. Mr. Jernigan, Sie haben sich entschlossen, Ihren Körper nach erfolgter Exekution der anatomischen Wissenschaft zur Verfügung zu stellen. Wir werden, sofern dieser für Sie ungünstige Fall wirklich eintreten sollte, die erforderlichen medizinischen Untersuchungen an Ihrer Leiche durchführen lassen. Und sofern wir zur Erkenntnis gelangt sind, dass Ihr Körper normal gewachsen ist, frei ist von Schäden wie Brüchen, Schienen, Nagelungen etc., dieselbe einer Verwendung in Ihrem Sinne zuführen. Seit 2 Jahren suchen wir die Leiche eines Mannes. Normal groß, normal schwer, nicht zu jung, nicht zu alt, ohne sichtbare Hinweise auf die Umstände seines Todes. Dieser Leichnam, wenn wir ihn denn endlich hätten, sollte behandelt und vermessen werden, damit aus diesen Daten der erste digitale Anatomieatlas des menschlichen Körpers erstellt werden könnte. Während Jernigan im Eisfach lag, fertigte der Hochleistungsrechner der Universität eine mathematische Kopie des Toten an. Joseph Paul Jernigan, zwar etwas untersetzt, kam unserem Ideal von einem anatomischen Modell nahe. Da war keine geplatzte Arterie zu sehen, kein Geschwür, keine Schiene, keine Schraube, kein Zerfall, leider nur ein Hoden, aber ansonsten ein kerngesunder Mensch, wenn auch vergiftet. Wir nannten ihn Adam. Die schwarze Wand stand jetzt in greifbarer Entfernung vor mir. Die Distanz verringerte sich von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde. 5. August. Durch den Hintereingang brachten sie mich ins Walls Prison Unit, dorthin, wo in Texas hingerichtet wird. Vorbei an den roten Rosen, die sich am Exekutionshaus in die Höhe ranken. Wir werden bald an diesem virtuellen Körper chirurgische Eingriffe simulieren, die Erträglichkeit radioaktiver Strahlungen bestimmen können oder die Toleranzwerte für die Einwirkung elektromagnetischer Ströme. Und nicht nur das. Videospiele im Innern eines menschlichen Körpers werden denkbar oder Filme, die sich in dem Labyrinth der Körperhöhlen, der Blutgefäße und Nervenbahnen abspielen. Ein neues Zeitalter der Anatomie ist angebrochen. Die letzte Rosen, kam es mir in den Sinn. Alles ein letztes Mal. Der Himmel, die Wolken, die Mauer, die Menschen. Das Hören, Sehen, Fühlen, sich bewegen. Die Wärter befahlen mir, mich auszuziehen. Ich tat es. Zog mich ein letztes Mal nackt aus. Sie griffen mir in den Arsch. Dann, als ich schon in der Wartezelle war, gaben sie mir die Kleider zurück. Anziehen. Ein letztes Mal anziehen. Knöpfe zu. Reißverschluss. Alles ein letztes Mal. Die Vorbereitungen für die Hinrichtung verliefen völlig normal. Der Vorgang musste dem Gesetz zufolge vor Sonnenaufgang vollzogen sein. 5 Menschen waren da. Die Reporter von Associated Press, United Press International, Reuters und vom Huntsville Item. Und sein Bruder Bobby. Er war zur Armee gegangen, als Paul 12 war. Den Anwalt wollte er nicht. 3 Minuten vor Mitternacht stellten die Wärter das Radio wieder ab. Dann führten sie mich in den Hinrichtungsraum. Blaue Wände, Ich sah das Fenster zur Rechten, den Zeugenraum, in dem die Reporter standen, und meinen Bruder Bobby. Ich winkte ihm zu. Über der Stirnwand des Raumes hing in Falten ein gelber Vorhang mit einer Leuchtstoffröhre von oben beleuchtet. Zu linken ebenfalls ein Fenster, durch das man aber nicht sehen konnte. Ich wusste, was sich dahinter verbarg. Der sogenannte Betäubungsraum mit den technischen Einrichtungen zur Durchführung der Exekution. Jernigan ist auch auf Band erhältlich. Es gibt 6 Bänder mit anatomischen Bildern entsprechend den 6 Regionen seines Körpers. Kopf, Brustkorb, Magen-Darm, Becken, Schenkel, Füße. Sie kosten in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko $150 pro Stück, in der übrigen Welt 300. Dann gibt es noch ein 7. Band mit den Röntgenaufnahmen und ein 8. mit den Schnittbildern seines Körpers im Abstand von 1 cm. Alle 8 Bänder kosten zusammen 1.000 bzw. $2.000. Die Wärter legten mich in der Mitte des Raumes auf eine Art Operationstisch. Die Arme wurden an 2 Auslegern des Tisches festgeschnallt und ich musste an Christus am Kreuz denken. Aber nur kurz. Dann kam der Operator und stach mir die Nadeln in die Venen. Adam steht der Welt zur Verfügung, der medizinischen und pharmazeutischen Wissenschaft an allen Universitäten dieser Erde. Professoren ebenso wie Studenten und Schülern, den Bild- und Buchverlagen ebenso wie allen anderen Medien, die unseren Planeten mit Informationen versorgen. Auch eine Billigversion, ein CD-ROM für $15 gibt es mittlerweile. Erst links, dann rechts. Die Nadeln waren mit Schläuchen verbunden, die durch eine kleine Öffnung in den Betäubungsraum führten. Über meinem Kopf an einem schwarzen Gestänge angebracht, ein Mikrofon. Elektronik für die letzten Worte. Der Gefängnisdirektor fragte mich, ob ich etwas zu sagen hätte. Paul und ich lernten uns näher kennen. Er war ein stiller, scheuer Mensch, dem heute niemand diese entsetzliche Tat zutrauen würde. Aber er hatte getötet. Daran gab es keinen Zweifel. Er rief mich täglich an. Oft 2-mal. Er bastelte einen kleinen Ziehbrunnen für mich. Wenn man hineinschaut, sagte er, darf man sich etwas wünschen. Ich schüttelte den Kopf, starrte an die Decke. Quadratische Gipsplatten mit kleinen Löchern. Ich drehte den Kopf und sah meinen Bruder Bobby durch das Glasfenster. Wir werden, sofern dieser für Sie ungünstige Fall wirklich eintreten sollte, die erforderlichen medizinischen Untersuchungen an Ihrer Leiche durchführen lassen. Jetzt nimmt der Direktor die Brille ab. Das vereinbarte Zeichen. Es ist 0:10. Ich spüre plötzlich den Druck in den Venen, den die Natrium-Thiopental-Lösung verursacht. Ich muss husten. 6-mal, schreiben die Reporter. Um 0:25 verließ ich den Betäubungsraum und begab mich in das hell erleuchtete Todeszimmer. Ich leuchtete Jernigan mit einer kleinen Lampe in die Augen und steckte mir das Stethoskop in die Ohren. Ich horchte. Jernigans Augen zeigten keinerlei Reflexe. Und sein Herz stand still. Um 0:31 erklärte ich Nummer 699, Joseph Paul Jernigan, für tot. Der Tote wurde in den Präparationsraum getragen, auf einen Tisch aus altem Porzellan gelegt und entkleidet. Dann pumpte man ihm 4 Liter 1%iges Formaldehyd in den Körper, versetzt mit Sorbit und Methanol. Dieser Kadaver durfte nicht zerfallen. Gegen 3 Uhr luden die Träger des Funeral Home die Leiche, die jetzt 4 Kilo schwerer war, ins Auto zum Flughafen. Um 6.30 Uhr flog die erste Maschine, United Airlines 785, und landete 7.49 Uhr in Denver-Stapleton. Am 24. Januar 1994 wurde Jernigans Leiche, ein Kadaver wie gewünscht, an unserem Institut in 4 ungefähr gleich lange Teile getrennt. 2 Mitarbeiter führten eine Handsäge durch Rippen und Leber, durch die Oberschenkel und durch die Waden. Dann legten sie die 4 Teile in 4 hölzerne Gussformen und füllten diese mit einer Mixtur aus Wasser, 97%, und Knox Original Unflavored Gelatin. Die Gelatine war mit Lebensmittelfarbe blau gefärbt. Die 4 Teile wurden anschließend auf minus 70 Grad tiefgekühlt. Die weiteren Arbeiten an diesem Projekt wurden von mir selbst ausgeführt. Was ich mir wünschen würde, wenn ich in Pauls Brunnen schaue, dass er noch lebt. Seine Leiche, mittlerweile zu einem Brei aus Wasser, Kalk, Eiweiß und Gelatine geschmolzen, wurde verbrannt. Die Asche liegt irgendwo in Colorado. vorschriftsmäßig entsorgt. Wo wird kaum herauszufinden sein? Am Dienstagmorgen, dem 25. Januar, zogen wir Jernigans oberstes Viertel aus dem Eisschrank. Kopf und Brust steckten in einem viereckigen Block aus gefrorener Gelatine. Dieser Block wurde unter eine computergesteuerte Maschine geschoben. Der Boden wurde mit Packpapier ausgelegt. Nachdem ich das Objekt sorgfältig unter der Maschine ausgerichtet und justiert hatte, schaltete ich ein. Jernigan, The Visible Human Project. Hörspiel von Erwin Koch und Friedrich Bestenreiner. Should be played at high volume, preferably in a residential area. Welcome to Death Row. Wir sprachen Jernigan, Ralf Richter, Mutter Eleonore Zetsche, sowie Heinrich Giskis, Christiane Leuchtmann, Jochen Nix, Henning Schimke, George Smith und die Kinder Anja und Jenny Frankenberg. Schnitt Gabriele Hinz, Ton Helmut Becker, Regieassistenz Michael Hillebrecht, Regie Ulrich Lampen, Musik Bert Wrede. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks aus dem Jahr 1997. Professor Heinz-Otto Peitgen, Lehrstuhlinhaber für dynamische Prozesse an der Universität Bremen und der Florida Atlantic University in Boca Raton, sowie Leiter des Zentrums für komplexe Systeme und Visualisierung hier in Bremen. Mit Professor Peitgen im Studio ist der Redakteur der Sendung, Jörg-Dieter Kogel. Zunächst die Frage, wie hat Ihnen das als Wissenschaftler und Radiohörer gefallen? Ein Thema, das mit der Wissenschaft zu tun hat, in einem Hörspiel dargeboten zu bekommen? Also mir fällt dazu eine ganze Menge ein. Mich hat das ziemlich begeistert, um ganz ehrlich und spontan zu sein. Und ich denke, man müsste an der Stelle auch nochmal eine Lanze brechen für das, was im deutschen Hörfunk möglich ist. Eine Sache, die auf, wie ich finde, wunderschöne Weise dokumentiert, wie wichtig das ist, dass diese kräftige Geschichte mit dem deutschen Hörfunk erhalten bleibt, weitergeführt werden kann. Ich lebe ja einen großen Teil meiner Zeit auch in Amerika und ich habe mich bei dem Hörspiel, obwohl das ja sehr viel mit Amerika zu tun hat, die ganze Zeit gefragt, wäre so etwas noch im amerikanischen Hörfunk denkbar? Und die Antwort ist ganz klar, undenkbar, völlig undenkbar. Der Grund, warum ich so fasziniert bin von der Sendung, ist, glaube ich, dass das hier ein ganz hervorragendes Beispiel zu Gehör kommt, indem man sieht, wie die Grenze zwischen, sagen wir, Wissenschaft populär darzustellen und andererseits etwas zu machen, das irgendwie auch was mit Kultur zu tun hat, einer ganz besonderen Kultur, eben hier dieser raffinierten Hörspielkultur. Ich brauche, glaube ich, nicht nochmal darauf einzugehen, wie das gemacht ist. Wir haben es ja gerade alle gehört, wie das miteinander in Kontakt kommen kann. Dass also die Darstellung von Wissenschaft einerseits nicht getrennt leben muss von Kultur andererseits. Dass man das zusammenbringen kann und dass das ein Erlebnis wird, das beiden Seiten enorm hilft. Das ist der Grund, warum ich das so faszinierend fand. Jetzt müssen wir aber über die Sache selber nochmal reden, und zwar über Jernigan und The Visible Human Project und über ihren Anteil daran. Wer dieser Mann war, Joseph Paul Jernigan, das haben wir eben gehört. Und was es mit diesem Projekt, Visible Human Project, auf sich hat, das wissen wir jetzt wenigstens in Umrissen. Aber was hat das mit Ihrer Arbeit zu tun? Es hat an zwei Stellen etwas mit unserer Arbeit in dem neuen Institut MEVIS, also dem Institut, das sich mit computerunterstützter Radiologie beschäftigt, zu tun. Die eine ist offensichtlich. Wenn man, wie wir eben gehört haben, nun die Möglichkeit hat, in die feinsten anatomischen Details eines Menschen hineinzuschauen, mit Rechners Hilfe, zum ersten Mal in diesem Projekt, dann liefert das Anschauungsmaterial, Werkstoff, könnte man geradezu sagen, für jemanden, der computerunterstützte Radiologie machen will, der also das Ziel hat, die anatomischen Strukturen, die in der Radiologie ja immer sehr viel schlechter zu sehen sind, wie ich schon mal gesagt habe, nur verrauscht auf die Bilder kommen, schemenhaft sichtbar werden. Das hilft also dem, der das machen will, im Sinne von Werkstoff, Anschauungsmaterial, ein gutes Stück weiter. Und das ist ja auch das Ziel des Projektes gewesen. Das ist also das, was vordergründig Kontakt zu unserer Arbeit schafft. Aber es gibt auch einen ganz unmittelbaren. Wir haben ein bisschen davon gehört, glaube ich, im Hörspiel, wie umfangreich die Daten sind, die auf diese Weise erzeugt worden sind. Und ich glaube, wir sollten das nochmal ein bisschen veranschaulichen. Die meisten von unseren Hörern wissen, was eine Floppy Disk ist. Also diese kleinen Disketten, die man benutzt, um Daten zu speichern in einem PC und die man dann in den PC hineinstecken kann, um die Daten wieder zu lesen. Ich habe einfach mal überschlagsmäßig ausgerechnet, wie viel dieser Floppies man bräuchte, um nun all diese Bilder von Paul Jernigan zu speichern. Und wie hoch der Turm wäre, wenn man all diese Floppies aufeinander schichten würde. Und ich bin darauf gekommen, überschlagsmäßig, das wäre ein Turm, der ungefähr 40 Meter hoch wäre. Also ein Turm von 40 Metern Floppy Disks, die man braucht, um diesen Paul Jernigan, also die Bilder, zu speichern. Das wären dann die Bilder, die man aus dem zerschnittenen Leichnam, dem zersägten, makaber genug, dem zersägten Leichnam gewonnen hat. Gewonnen hat und natürlich im Rechner nur zur Darstellung bringen kann. Ja. Und das macht deutlich, dass man nun einerseits diese Bilder hat und sie im Rechner ansehen kann, aber andererseits dieses enorme Speicherproblem hat. Und das ist auch ein bisschen zur Sprache gekommen. Sie erinnern sich, es wurde davon gesprochen, wie viel das kostet, das zu kaufen und wie viele Tapes, ich glaube, es wurde von Datenbändern gesprochen, man kaufen müsste. Das sind nun auch wieder ganz besondere Datenträger, die nicht jeder in seinen PC stecken kann. Und deshalb haben wir in unserem Institut über das letzte Jahr uns etwas ganz Verrücktes vorgenommen, nämlich diesen Turm von, sagen wir, 40, 50 Meter hoch Floppy Disks, für die Speicherung notwendig, klein zu machen. Man nennt das Kompression, Datenkompression. Und ich weiß nicht, ob wir das ein bisschen kurz erklären sollen, aber die meisten von unseren Hörern wissen, was der Morse-Code ist. Nicht? Also dieser Zeichencode, der mit kurzen und langen Tönen arbeitet, um die Buchstaben zu beschreiben. Und wir wissen alle, dass für die Vokale I, O und E im Morse-Code nur ganz wenige Zeichen verwendet werden, eins oder zwei. Und für Konsonanten, also vielleicht das Z, das relativ selten vorkommt, da nimmt man drei oder vier. Und das ist so eine typische Idee von Datenkompression, dass man sich eine Sache anguckt und sagt, ich kann ja sparen, wenn ich genau verstehe, wie oft etwas vorkommt. Nun will ich nicht sagen, dass die Sache so einfach ist, wie gerade mit dem Morse-Code erklärt. Es geht eine ganze große, schwere Schachtel von Mathematik in die Arbeit ein. Aber das haben wir gemacht. Und daraus kommt die Möglichkeit, diesen irrsinnigen Umfang von Daten, die man braucht, um Paul Jernigan eigentlich im Rechner zu speichern, wir haben es geschafft, das auf 1/60 im Umfang zu reduzieren. Wenige Zentimeter dann nur noch. Das wäre also dann, wenn Sie mal an 60-Meter-Turm denken, nur noch ein Turm von einem Meter. Und einen Turm von einem Meter, den kann man ganz bequem auf eine einzige CD-ROM. Die meisten von uns wissen auch, was das ist. Das sieht so aus wie eine CD für einen CD-Spieler. Heute auch für Rechner eingesetzt, wie Sie wissen. Nicht? Wir haben also diesen irrsinnigen Datenumfang so reduzieren können, dass das auf eine CD-ROM passt. Und damit kann das praktisch jeder in seinen Rechner stecken. Nun, der entscheidende Punkt ist, dass die Qualität der Bilder so gut ist, also in den komprimierten Daten, dass auch ein anatomisch geschultes Auge den Unterschied zum Original nicht sehen kann. Und das ist reine Mathematik, das ist ganz harte Mathematik, eine Technologie, die wir für viele andere Zwecke in der Radiologie einsetzen werden und wollen. Und die haben wir hier einfach mal erprobt, um zu demonstrieren, das geht. Und das ist sozusagen ein direkter Kontakt. Was kann man damit machen? Also Sie haben jetzt gesagt, aus einem 40 cm großen Floppy-Stapel wird ein ganz kleiner Stapel. Man kann die Bilder dieses zersägten Menschen jetzt sehen. Was kann die Wissenschaft damit tun? Also erstmal müsste ich, glaube ich, sagen, dass diesen Durchbruch meine Mitarbeiter erzielt haben. Ich habe in diesem Institut hier in Bremen wirklich sehr viel Glück gehabt mit vielen Dingen. Erstmal mit der Möglichkeit, dass ich überhaupt dieses Institut machen darf in Bremen. Das verdanke ich der Universität und vielen Leuten in der Stadt, die dabei geholfen haben. Aber ich habe auch sehr viel Glück gehabt mit den jungen Leuten, die mit mir arbeiten und besonders mit denen, die diesen Durchbruch erzielt haben. Die Möglichkeiten, die sich nun ergeben, liegen einerseits, nachdem wir komprimiert haben, darin, dass eben jeder sich diese Bilder nun anschauen kann, daraus lernen kann. Also zum Beispiel ein Medizinstudent, der im Augenblick, wie Sie wissen, wenn er Anatomie lernt, einerseits gebunden ist an die anatomischen Lehrbücher, die vielfach nur Handzeichnungen haben, gemalte Bilder haben, und andererseits an das, was eben in der Anatomie gemacht wird, eben an der Präparatanatomie, an den Leichen zu lernen. In der Pathologie. Und das, was durch diese CD nun möglich wird, das ist ja auch eine Preisfrage. Sie haben eben gehört, bei den Originaldaten handelt es sich um Preise, die für den deutschen Markt bei $2,000 liegen. Das kann man einem Medizinstudenten natürlich nicht anbieten. Nicht? Das, was unsere CD kostet, aber die gleiche Qualität ja hat wie die Originaldaten, das ist für einen Medizinstudenten zumutbar. Das liegt bei $50, also ein ganz winziger Preis im Vergleich zu den 2000. Und so kann man sich versprechen, dass alleine in dem Lernen der Anatomie durch diese Möglichkeit, die wir geschaffen haben, für den Studenten ein ganz enormer Fortschritt erzielbar ist. Aber das ist auf der Seite des Lernens. Es hat auch eine ganz große Bedeutung in der Wissenschaft selbst, denn in diesem Versuch, computerunterstützte Radiologie zu machen, müssen wir immer wieder prüfen, ist das, was wir da an neuen Werkzeugen, Computerwerkzeugen mit den Radiologen entwickeln, ist das eigentlich richtig? Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, auf den ich jetzt kommen will. In der Medizin kann diese Überprüfung, ist das, was die Wissenschaft dort macht, richtig oder nicht, nicht so vorgenommen werden wie in der Physik oder in der Chemie oder in den Ingenieurwissenschaften. Wie macht man das in der Physik, wenn man eine ganz bestimmte Methode entwickelt hat und will prüfen, ob das stimmt? Ja, dann macht man ein Experiment. Man geht ins Labor, nicht, schafft sich eine Umgebung, in der man prüfen kann, ob das stimmt. Das geht in der Medizin nicht. Denn es geht um Menschen und ich kann an den Menschen natürlich keine Manipulationen durchführen, keine Experimente machen. Das heißt, was auch immer ich an Fortschritt habe, zum Beispiel bei uns die Computerunterstützung in der Radiologie, das kann ich bewerten durch Expertenmeinung, aber das ist nicht hart genug. Ich muss wirklich wissen, ob das stimmt. Und das geht eben nicht am Patienten, sondern geht nur an Möglichkeiten, die außerhalb liegen. Und da ist diese Gegebenheit von Paul Jernigan im Computer praktisch der Laborersatz, den ich sonst in der Physik ja so gerne habe. Ich kann also mit diesen Daten, die wir jetzt haben, testen, ob meine Modelle stimmen. Ich kann testen, ob meine Methoden stimmen. Und das ist eine ganz wunderbare Entwicklung. Könnte man sich vorstellen, dass wenn Sie hier in Bremen schon mit Ihren Mitarbeitern eine solche Komprimierungssoftware entwickelt haben, dass man auch bewegte Bilder umsetzen könnte, sodass am Ende eine virtuelle Fahrt durch den Körper des Menschen möglich wird? Das ist nicht nur vorstellbar, das ist sogar schon in Arbeit. Eine Fahrt etwa, die so anfängt, dass Sie sagen, ich gehe in den Körper hinein, an einer Körperöffnung, am Mund, nicht? Und gehe dann in die Atemwege hinein, folge der Verzweigung des Bronchialsystems, gehe in die Lunge rein. Wohlgemerkt, nicht virtuell, sondern das wäre das Material, das auf den echten Fotos basiert. Das wäre das Material, das auf den echten Fotos basiert und das Ganze würde stattfinden in einer Rechnersimulation, in einer Rechnerbewegung, in einem Rechnerflug. Und man könnte tiefer hineingehen, so wie man will, und auf diese Weise eine Innenansicht gewinnen, die eben nicht nur ein Abenteuer wäre, sondern auch auf ganz neue und, wie ich glaube, bedeutende Weise für die Mediziner und für viele andere eine Anschauung liefert, ein Verständnis liefert, Zusammenhänge herstellt, die eben ohne, dass man es gesehen hat, überhaupt nicht im Kopf Bewusstsein bilden können. Sie haben uns jetzt erzählt, welchen Durchbruch das bedeuten könnte, nicht nur für das Lernen in der Medizin, sondern auch für die Forschung, für die Wissenschaft. Sind Anwendungen denkbar außerhalb der medizinischen Fachdisziplinen? Könnte man sagen, dass jenseits dieses Projekt Visible Woman oder des Visible Human Projects insgesamt, dass man insbesondere mit ihrer Komprimierungssoftware die Anwendung ausdehnen könnte auf ganz viele Gebiete. Natürlich. Wir wollten mit unserer Kompressionssoftware zeigen, dass etwas so Großartiges, wie ich es eben angedeutet habe, wirklich geleistet werden kann. Dass dieser unglaubliche Datenumfang, den man praktisch gar nicht handeln kann, reduziert werden kann, ohne sichtbaren Qualitätsverlust auf eine einzige CD-ROM. Und wenn das möglich ist, und wir haben das ja gezeigt, dann hat das innerhalb der Medizin große Bedeutung, aber eigentlich überall da, wo Bilder in Rechnern verarbeitet werden müssen, wo Bilder in Rechnern kommuniziert werden, denken Sie ans Internet. Nicht? Das Internet lebt ja nicht nur von der Sprachinformation, sondern ganz besonders auch von der Bildinformation. Und jeder von uns, der einmal am Internet gesessen ist und sich Bilder geladen hat, weiß, das dauert mitunter so lange, dass man eigentlich Lust hat, schon wieder wegzuklicken und zu sagen, so lange will ich nicht warten. Und diese ganze Frage der Kommunikation, zum Beispiel auf dem Internet, die wird in Zukunft davon abhängen, ob es möglich ist, den Bildtransport und die Darstellung der Bilder auf meinem Rechner als Benutzer so instantan zu haben, dass da keine Verzögerungen sind, die nicht duldbar sind. Und das wird wieder nur gehen, indem man Kompressionstechnologie anwendet. Und so haben wir tatsächlich auch schon sogenannte Plugins, nennt man so etwas, entwickelt, die es erlauben, dem Verschicker der Bilder seine Bilder zu komprimieren mit unserer Software und dem Empfänger der Bilder sie wieder zu entfalten, also zu dekomprimieren. Und das Ganze geschieht mit einer Geschwindigkeit, dass mit einem Mal diese schlimmen Wartezeiten, die einen stören, praktisch so reduziert werden, dass man es gar nicht mehr merkt. Also sind sehr viele Anwendungen denkbar. Das war das Forum der Wissenschaft auf Radio Bremen 2 für heute mit dem Hörspiel Jernigan, The Visible Human Project und einem anschließenden Studiogespräch, das Jörg-Dieter Kogel mit dem Bremer Mathematikprofessor Heinz-Otto Peitgen geführt hat. Weiterführende Informationen finden Sie im Internet auf den Wissenschaftsseiten von Radio Bremen unter der Adresse www.radiobremen.de. Schreiben Sie dabei Radio Bremen bitte in einem Wort.